Aufgabe 4.2 E1. 6 Mitarbeiter beschreiben ihre Firmen. Was für Firmen sind es? Ordnen Sie zu. Dialog 1. Was für eine Firma ist Lufthansa? Lufthansa ist Deutschlands größte Fluggesellschaft. Sie hat Flugverbindungen in alle Welt. Dialog 2. Was für eine Firma ist Aldi? Aldi ist eine Supermarktkette, die Lebensmittel zu Niedrigpreisen verkauft. Dialog 3. Können Sie mir sagen, was Neckermann macht? Neckermann ist ein Versandhaus. Das heißt, wir verkaufen Waren per Katalog und schicken sie dann dem Kunden ins Haus. Dialog 4. Sagt Ihnen der Name Harrods etwas? Ja, Harrods ist eines der bekanntesten Kaufhäuser in England. Dialog 5. Was für eine Firma ist Allianz? Die Allianz ist eine der größten Versicherungsgesellschaften. Dialog 6. In welchem Bereich ist Planzer tätig? Wir sind im Bereich Transport tätig. Wir sind eine Speditionsfirma, das heißt, wir transportieren Waren per LKW. Planzer-Transporte sind häufig auch auf Schienen unterwegs.